ist einer von denen, die resigniert haben. Seine Erwartungen an die neuen Gespräche zum Atomabkommen: Nichts wird passieren. Nichts. Garantiert. Ich glaube nicht, dass sich für irgendjemand was ändert. Es geht einfach so weiter. Der 31-Jährige mit dem Dreitagebart und den dunklen Locken ist im Trainingsanzug in Teheran unterwegs. Er arbeitet im Bereich Raumausstattung und Innenausbau, erzählt er. Ich bin selbstständig. In den letzten 50 bis 60 Tagen war die Auftragslage einfach extrem schlecht. Der Iran steckt seit Jahren in einer Wirtschaftskrise, vor allem wegen der US-Sanktionen, die der frühere US-Präsident Donald Trump schrittweise erlassen hat. Zurück zum Atomabkommen. Das geht für die iranische Regierung nur, wenn die USA die Sanktionen vorher aufheben. Der Sprecher des Außenministeriums, Said Khatib Sadeh, nennt aber noch eine zweite Bedingung. Wir werden nur zum Atomabkommen zurückkehren, wenn wir sicher sein können, dass die Rückkehr insgesamt sicher ist. Sprich, wenn sich Teheran darauf verlassen kann, dass ein Nachfolger Bidens nicht wieder aussteigt. Viele im Westen hatten geahnt, dass es mit dem ultrakonservativen Präsidenten Ebrahim Raisi, der im Juni gewählt wurde, schwerer würde. Manche Experten vermuten eine Verzögerungstaktik der Teheraner Regierung, um Verhandlungsmasse aufzubauen. Ein Jahr nach Trumps Ausstieg aus dem Atomabkommen hat sie begonnen, sukzessive beispielsweise Grenzwerte bei der Urananreicherung zu verletzen. Am Rande des G20-Gipfels in Rom vor einer Woche veröffentlichen die USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien eine gemeinsame Erklärung. Wenn der Iran seinen Teil des Atomabkommens wieder erfüllt, dann könnten auch die Sanktionen aufgehoben werden, was ein Wirtschaftswachstum ermögliche. Nur daran glauben viele im Iran nicht mehr. Auch der Schreiner Muhammad ist skeptisch. Der 62-Jährige kommt mit seiner Schreinerei immer noch einigermaßen über die Runden, sagt er. Aber er macht sich große Sorgen um seinen Sohn. Er hat geheiratet. Seine Frau bringt auch Möbel mit für eine künftige gemeinsame Wohnung. Aber egal, wie sehr wir alle auch suchen, wir finden keine Wohnung für sie, die sie sich leisten können. Mein Sohn verdient einfach nicht genug und ich kann ihn auch nicht mehr unterstützen. Dann kommt er doch noch mal auf die große Politik zu sprechen und erinnert an den langjährigen Außenminister der Vorgängerregierung, Mohammad Javad Zarif. Zarif hat 2000 Reisen gemacht und immer war die Rede davon, Verhandlungen morgen abzuschließen. Nichts ist passiert. Ich glaube auch nicht, dass es die Regierung jetzt hinbekommt. Es wird nichts passieren, es sei denn, die Supermacht USA will es. Nur die wird in Wien am 29. November gar nicht mit am Tisch sitzen. Noch eine klare Vorbedingung Teherans. Die USA sind allerdings durchaus mit Vertretern in Wien vor Ort, wie dem US-Sondergesandten für den Iran Robert Malley. Malley hatte dem Iran Ende Oktober gedroht, wenn die Diplomatie nicht weiterkomme, habe man andere Möglichkeiten, den Iran davon abzuhalten, Atomwaffen zu bauen, was das Ziel des Atomabkommens von 2015 ist. Ein Beitrag von unserer Iran-Korrespondentin Karin Senz. Und das war SWR 2 aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan-Frederik Willems. Ihnen noch einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die kommende Woche. Es ist 18.20 Uhr. SWR 2 Hörspiel. Anlässlich des 200. Geburtstags von Fjodor Michailowitsch Dostojewski am 11. November sendet SWR 2 heute das Hörspiel Raskolnikow nach Dostojewskis Roman Schuld und Sühne. Darin wird die Geschichte des Studenten Rodion Raskolnikow erzählt, der eine Pfandleiherin ermordet hat und sich, ohne des Verbrechens überführt zu sein, zu seiner Tat bekennt. Im Hörspiel wird eher ein Ausschnitt aus Dostojewski als speziell eine Dramatisierung von Schuld und Sühne vorgestellt. Ein solches synoptisches Verfahren kann hier angewendet werden, so Leopold Ahlsen zu seiner Bearbeitung, weil das Gesamtwerk dieses Dichters eine Einheit bildet, wie sonst das keines anderen Autors der Weltliteratur. Dostojewskis Hauptwerke Schuld und Sühne, Der Idiot, Die Dämonen und Die Brüder Karamassow entstanden in den 1860er und 1870er Jahren und beschreiben die politischen, sozialen und spirituellen Verhältnisse in Zeiten fundamentaler Umbrüche innerhalb des russischen Kaiserreiches. Dostojewskis Werke orientieren sich zunächst an christlichen, später an religionsphilosophischen Denkschemata. Dabei werden die Charaktere

SWR 2 erleben. Sie möchten wissen, wann SWR 2 bei Ihnen in der Nähe vor Ort ist? Sie möchten an Veranstaltungen der SWR 2 Kulturpartner teilnehmen? Im Internet scheint irgendwas zu kursieren. Das nächste große Ding. Festivals, Konzerte, Lesungen und vieles mehr. SWR 2 erleben. Alle Veranstaltungen auf einen Blick. Neu auf swr2.de. Sowas habe ich noch nie erlebt. Festivals, Konzerte, Lesungen und vieles mehr. Jetzt den SWR 2 Erleben Newsletter abonnieren auf swr2.de. Ja, ich glaube, wir sind sogar schon durch. SWR 2 Kultur neu entdecken. Und hier noch ein Überblick über das Abendprogramm in SWR 2. Nach den Nachrichten gibt es eine weitere Oper aus unserer Medea-Reihe. Luigi Cherubini hat die heute wohl bekannteste Medea-Oper komponiert. Dass wir sie heute wieder kennen, verdanken wir der fulminanten Interpretation dieser Rolle durch Maria Callas. Und Maria Callas singt auch in der Studioproduktion mit Chor und Orchester der Mailänder Scala unter der Leitung von Tullio Serafin, die wir heute senden. Um 23.03 Uhr dann der SWR 2 Essay. Wenn man als junger Mensch eine Musik richtig gut gefunden hat, dann kommt man oft auch nach Jahrzehnten, wenn man die Musik wieder hört, in einen Erregungszustand. Wolfgang Hamm fragt hier nach dem Gedächtnis des Körpers. Musik und Körper heißt sein Essay, Streifzüge ins Innere einer komplexen Beziehung. Ihnen einen schönen Abend mit SWR 2. SWR 2 Nachrichten. Um 20 Uhr mit Clemens Lachnicht. Wegen der gestiegenen Zahl der Corona-Neuinfektionen wirbt der Chef des Weltärztebunds Montgomery dafür, Schnelltests wieder gratis oder zu einem geringeren Preis anzubieten. Es sei ein richtiger Versuch gewesen, durch das Selbstzahlen den Impfanreiz zu erhöhen. Jetzt müsse man aber wieder neu denken. Montgomery hat dem SWR gesagt, dass er das Auslaufen der epidemischen Notlage diesen Monat skeptisch sieht. Es ist mit Sicherheit klug, eine klare gesetzliche Regelungsgrundlage zu haben, auf der die Länder nach gleichen Kriterien handeln, wenn Inzidenzen oder Krankenhausaufnahmezahlen stark steigen. Ob das durch ein Bundesgesetz geschieht oder durch einzelne Verabredungen der Ministerpräsidenten, ist eine juristische Frage. Hauptsache, die einigen sich. Im Moment macht es aber in meinen Augen wenig Sinn, die nationale Pandemie oder Notlage aufzuheben. Wir haben nach wie vor eine Notlage und die wird ja von Tag zu Tag schlimmer. Die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg ist weiter gestiegen. Laut Landesgesundheitsamt sind es aktuell mehr als 320 Fälle. Zuletzt sind es ständig mehr geworden. Deshalb gilt bereits seit Mittwoch landesweit die Warnstufe. Daraus könnte allerdings bald die Alarmstufe werden. Sie bringt dann weitere Einschränkungen. Die evangelische Kirche rechnet auch in diesem Jahr mit Corona-Auflagen für die Gottesdienste im Dezember. Das ist Thema bei der EKD-Synode in Bremen gewesen. Volkert Lenz. Zugleich versicherte der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strohm, es werde niemand ohne Weihnachtsgottesdienst gelassen, der einen haben will. Wie die Kirche damit umgehen will, hängt demnach von der regionalen Infektionslage und den rechtlichen Regeln der Länder ab. Die EKD könne keine zentralen Maßgaben machen, so Bedford Strohm. Er hält digitale Gottesdienste, Gottesdienste für Geimpfte und Genesene oder für Geimpfte, Genesene und Getestete für möglich. In seinem Jahresbericht hatte der Ratsvorsitzende zuvor eindrücklich dafür geworben, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Zugleich forderte er eine gerechte Verteilung von Impfstoffen weltweit. In der Fußball-Bundesliga spielten Köln Union Berlin 2:2 und Hertha Leverkusen 1:1. Beim New York-Marathon hat es einen zweifachen Erfolg für Kenia gegeben. Albert Courier war der schnellste Mann, Peres Jepchirier kam als erste Frau ins Ziel. Wegen der Corona-Lage war die Zahl der Teilnehmer auf 30.000 begrenzt. Im vergangenen Jahr war der New York-Marathon wegen der Pandemie abgesagt worden. SWR Nachrichten, Redaktion Bettina Kozana. Das Wetter in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In der Nacht wechselnd bis stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 0 Grad. Tagsüber dann im Nordosten dichte Wolken und etwas Regen. Sonst ab und zu Sonne, maximal 5 bis 11 Grad. 20.03 Uhr. SWR 2 Oper. Am Mikrofon ist Luise Wunderlich. Guten Abend. Wir setzen heute unsere Reihe mit Werken des Musiktheaters um den Mythos der Medea mit Luigi Cherubinis Oper in drei Akten fort. Cherubinis Medea ist die bekannteste Version dieses Stoffs aus der griechischen Antike für die Opernbühne. Und das 1797 in Paris uraufgeführte Stück fand zahlreiche Bewunderer. Einer von ihnen war Ludwig van Beethoven, dem Cherubinis Oper als Vorbild an dramatischer Musikgestaltung gelten sollte. Die Oper hat aber auch eine etwas vertrackte Rezeptionsgeschichte. Ursprünglich ist Medea eine Opera comique. Das meint nicht wörtlich eine komische Oper, sondern dieser französischen Musiktheatergattung entsprechend eine Oper mit gesprochenen Dialogen. Die Uraufführung in Paris war dabei kein großer Erfolg. Durchgesetzt hat sich Cherubinis Meisterwerk eigentlich erst durch die Aufführung in Wien im Jahr 1802. Dort hatte sie Beethoven auch kennengelernt. In Wien wurde die Oper in deutscher Übersetzung gespielt, von Cherubini in einer zweiten Fassung mit einigen Kürzungen bearbeitet. Von da an fand das Stück rasch Verbreitung auf den deutschsprachigen Bühnen. 1855 ersetzte der Komponist Franz Lachner die gesprochenen Dialoge durch neu komponierte Rezitative. In dieser Version wurde die Oper schließlich auch ins Italienische übertragen. In dieser Version wurde Cherubinis Oper ab und an gespielt, verschwand dann aber zusehends aus dem Repertoire. Ihre große Renaissance erfährt sie erst durch eine legendäre Interpretation an der Mailänder Scala 1953 unter der musikalischen Leitung von Leonard Bernstein. Und es war die Sängerin der Titelpartie, die Cherubinis Meisterwerk wieder aus der Versenkung hob. Es ist keine geringere als Maria Callas. Die Medea wurde zu einer ihrer maßgeblichen und prägenden Rollen. In ihrer musikalischen Karriere hat sie diese Partie mehrfach auf internationalen Bühnen gesungen und auch in einer Studioproduktion unter der Leitung von Tullio Serafin für die Schallplatte eingespielt. Und diese bis heute unerreichte Einspielung ist auch im heutigen Opernabend in SWR 2 zu hören. Medea geht auf zwei Vorlagen zurück. Da ist zum einen das klassische Drama des Euripides, zum anderen Pierre Corneilles Theaterstück aus dem Zeitalter der französischen Klassik. Der Librettist François Benoît Hoffmann verzichtet wie seine Vorlagen auf die Vorgeschichte von Jason, der das goldene Vlies aus Kolchis mit Hilfe der Priesterin Medea raubt, in die sich Jason verliebt und mit der er zwei Kinder zeugt. Cherubinis Oper konzentriert sich also ganz wie Euripides und Corneille auf die Ehetragödie im Exil in Korinth. Jason hat sich mittlerweile von Medea getrennt und sich in die Tochter von König Kreon verliebt. In einigen Versionen trägt die Tochter den Namen Kreusa. Bei Euripides, wo sie gar nicht in Erscheinung tritt, heißt sie Glauke. In Hoffmanns französischer Originalversion Dirce. In der italienischen Fassung des heutigen Abends dann wieder Glauce. Die Oper beginnt am Hochzeitstag von Glauce. Sie ist keine rücksichtslose Rivalin der Medea, sondern fürchtet die Frau aus dem fremden Kolchis und dass sie Rache nehmen könnte. Jason bringt seiner Braut als Hochzeitsgeschenk sogar das goldene Vlies, eine weitere Demütigung Medeas, und versichert ihr seine Treue. Kreon beschwört den Schutz der Götter und jetzt kommt tatsächlich Medea. Vor der fremden Magierin haben offensichtlich alle Angst. Glauce fällt gleich in Ohnmacht und verschwindet damit nahezu aus der Oper. Medea erinnert Jason an sein Ehegelöbnis und an die gemeinsamen Kinder. Jason weist sie entschieden zurück und so schwört sie am Ende des ersten Aktes Rache. Die Mitwirkenden im ersten Akt von Luigi Cherubinis Oper Medea sind Medea, Maria Callas, Glauce, Renata Scotto, Jason, Mirto Picchi, Kreon, Giuseppe Modesti, erste Dienerin, Lydia Marimpietri, zweite Dienerin, Elvira Galassi, der Kapitän der Wachen, Alfredo Giacomotti. Dazu der Coro del Teatro alla Scala. Es spielt das Orchestra del Teatro alla Scala. Die musikalische Leitung hat Tullio Serafin.